Ach, der ist nun tot, das ist er. Mausetot, und wer das Schiff segeln soll, das weiß ich nicht. Wenn ich dir nicht einen Wink gebe oder zwei, so bist du nicht der Mann, soweit ich das sehen kann. Na, nun hör mal zu. Du gibst mir Essen und Trinken und einen alten Lappen oder ein Taschentuch, um meine Wunde zu verbinden, und ich will dir dafür sagen, wie du steuern sollst. Und so ist es wohl recht und billig, denke ich. »Ich will Ihnen bloß eins sagen«, sagte ich. »Ich habe nicht die Absicht, nach Captain Flints Ankergrund zurückzusegeln. Ich gedenke, nach der nördlichen Bucht zu segeln und den Schoner da ruhig auf den Strand laufen zu lassen.« »Kann ich mir denken«, rief er. »Ich bin doch kein gottverdammter Schafskopf. Hab doch Augen im Kopf zu sehen, nicht wahr? Habe versucht, mir einen Jux zu machen, und es ist schiefgegangen, und du hast mir den Wind abgelaufen.« »Nordbucht? Ich hab ja keine Wahl. Ich würde dir helfen, nach Execution Dock in London zu segeln. Zum Donner, er ist tätig.« Nun, was er sagte, schien mir ganz vernünftig zu sein. Wir machten also sofort unseren Handel ab. Binnen 3 Minuten segelte die Hispaniola leicht vor dem Winde längs der Küste der Schatzinsel, und wir hatten gute Hoffnung, noch vor Mittag um die Nordspitze herumzukommen und vor der hohen Flut an der Nordbucht zu sein. Da konnten wir den Schoner sicher auf den Strand laufen lassen und dann warten, bis das Wasser so weit abgelaufen war, dass ich an Land gehen konnte. Ich band das Steuerruder fest und ging unter Deck zu meiner Kiste, aus der ich ein weißes seidenes Halstuch herausnahm, das meine Mutter mir gegeben hatte. Hiermit verband unter meinem Beistande Israel den tiefen, klaffenden Messerstich, den er von dem Irländer in den Oberschenkel bekommen hatte, und nachdem er ein bisschen gegessen und noch ein paar Schluck Branntwein getrunken hatte, begann er sich sichtlich zu erholen. Er saß straffer aufgerichtet, sprach lauter und deutlicher und war in jeder Beziehung ein anderer Mensch. Die Brise kam uns vortrefflich zustatten. Wir flogen wie ein Vogel vor ihr her. Die Küste der Insel flitzte an uns vorbei und zeigte jede Minute ein neues Bild. Bald waren wir an den Bergen vorüber und fuhren an einem niedrigen, sandigen Landstrich herunter, der spärlich mit verkrüppelten Fichten bestanden war, und bald waren wir auch darüber wieder hinaus und um das felsige Vorgebirge herum, das die Nordspitze der Insel bildet. Ich fühlte mich sehr stolz in meiner neuen Kapitänswürde und sehr behaglich in dem hellen, sonnigen Wetter und freute mich über die wechselnden Landschaften der Küste. Ich hatte jetzt Überfluss an Wasser und guten Lebensmitteln, und mein Gewissen, das mich wegen meines Weglaufens gepeinigt hatte, war jetzt beruhigt, da ich eine so große Eroberung gemacht hatte. Es wäre mir nichts zu wünschen übrig geblieben, wenn nicht der Schaluppmeister mich fortwährend mit höhnischen Blicken angesehen hätte und mit einem eigentümlichen Lächeln, das alle Augenblicke auf seinem Gesicht erschien. Es war ein Lächeln, worin etwas von Schmerz und Schwäche lag. Ein grimmiges Lächeln eines alten Mannes. Außerdem aber lag eine Beimischung von Hohn und von Hinterlist in dem Ausdruck, womit er mich an meiner Arbeit beobachtete und immerzu beobachtete.